Großvaters Leiden und Freuden. Die Kinder denken, Großpapa sei nur für sie alleine da. Wer soll sonst Hoppereiter machen und all die andern lustigen Sachen? Der Vater, puh, der sitzt nur immer, studiert und schreibt in seinem Zimmer. Und wer zu ihm mal kommen will, muss immer sitzen mäuschenstill. Die Mutter hat zu tun im Haus und jagt uns aus der Küche raus. Und die Lisette hat nicht Zeit, die kocht und wischt wie nicht gescheit. Dagegen unser Großpapa hat immer Zeit, ist immer da. Geht alle Tag mit uns spazieren, er kriecht herum auf allen Vieren. Auf seinem Rücken reiten wir, an seinem Barte zausen wir. Wir bürsten seinen Scheitel glatt, wenn er auch keine Haare hat. Und mit dem Kamme Kritzekratze frisieren wir ihm seine Glatze. Kurz, lauter schöne, lustige Sachen kann man mit Großpapachen machen. Ja, unser lieber Großpapa ist nur für uns alleine da.